Zum 23. Todestag von Genossin Kim Il-sung fanden in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Bangladesch und Äthiopien Gedenkveranstaltungen, Seminare über seine Verdienste und Vorträge statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen dieser Länder teil. Auf den Veranstaltungen hoben die Redner hervor, dass Kim Il-sung die unvergängliche Zuzi-Ideologie begründet, dadurch die Leitidee des Souveränitätszeitalters geschaffen, auf der Grundlage davon die Revolution und den Aufbau zum Sieg geleitet und die ewige Verdienste um die Verwirklichung der Souveränität der Menschheit erworben hatte. Auf der Veranstaltung in der Schweiz wurde eine Glückwunschadresse an Genossin Kim Il-sung angenommen.